Kundgabe 2292. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.4.1942. Christentum. Formen. Kampf gegen Geistesrichtungen zugelassen. Was ihr zu besitzen glaubt, das müsset ihr euch erst erwerben. Denn ihr könnet es so lange nicht euer eigen nennen, wie ihr euch an der Form genügen lasset. Die Lehre Christi ist von Menschen in eine Form gezwängt worden, und diese Form wird nun fälschlich das Christentum genannt. Folglich nennen sich die Menschen Christen, die dieser Form genügen. Sie wähnen sich im Besitz der von Christus verkündeten Lehre. Sie fühlen sich als Anhänger der Kirche Christi und können doch weit ab davon stehen, so wie sie nicht der Lehre Christi entsprechend leben. Wollt ihr nun echte Christen sein, dann müsstet ihr es euch angelegen sein lassen, tief in die göttliche Liebe-Lehre einzudringen, die Jesus Christus in der Welt verkündet hat. Dann erst wird sie euer Eigentum. Dann besitzet ihr etwas Köstliches. Und dann erst dürfet ihr euch Christen nennen. Die Christenheit der Jetztzeit hat keinen großen Umfang. Denn Menschen, die so leben, wie Christus gepredigt hat, gibt es nur noch wenige auf der Erde. Und diese sind überall vertreten. Das heißt, jede Konfession und jede Geistesrichtung hat Menschen aufzuweisen, denen die göttliche Liebe-Lehre zur Richtschnur für ihren Erdenlebenswandel geworden ist. Und diese sind die wahren Christen, die weder äußerliche Formen beachten, noch sich abhängig fühlen von bestimmten menschlich entstandenen Organisationen, die für sich den Anspruch erheben, von Gott gegründet zu sein. Geistige Verbundenheit ist wohl sehr förderlich für die Gestaltung der menschlichen Seele. Ein formeller Zusammenschluss dagegen dieser eher hinderlich, denn er trägt die Gefahr in sich, mehr beachtet zu werden als die Lehre, die den eigentlichen Kern jedes geistigen Strebens bilden soll. Und darum wird gerade die Form, das heißt, das Gebäude, das entstanden ist als Schale, welche den Kern umschließt, morsch werden und einstürzen. Es wird alles schwinden, was Menschen im Laufe der Zeit erstehen ließen. Und nun erst wird es sich zeigen, wer das rechte Wissen, den tiefen Glauben und die reine Lehre Christi sein eigen nennt. Nun erst wird der Mensch beweisen müssen, wie tief er im Christentum steht und wie weit er sich abhängig gemacht hat von den Formen, die lediglich Menschenwerk sind und darum auch keinen Bestand haben können. Denn alles, was von Menschen ist, verfällt, und nur, was aus Gott ist, hat Bestand. Die göttliche Liebe-Lehre aber ist rein und unverfälscht von Gott den Menschen durch Jesus Christus übermittelt worden, und sie wird auch rein und unverfälscht bestehen bleiben. Was aber von Menschen hinzugefügt oder verändert wurde, geht seinem Verfall entgegen. Und darum wird auch keine Geistesrichtung Bestand haben, die von der Lehre Christi abweicht. Und darum ist der Kampf gegen die verschiedenen Geistesrichtungen von Gott aus zugelassen, wenn es auch nicht seinem Willen entspricht, dass alles auf Erden bekämpft wird, was geistiges Streben verrät. Doch mit desto größerer Klarheit wird sein ewig wahres Wort zur Erde geleitet, das als reine Lehre Christi immer wieder den Menschen nahegebracht wird, auf dass sie diese sich zu geistigem Eigentum machen und sich nun zu rechten Christen gestalten können, so sie nach dieser Lehre leben. Amen.